Für das Schweizer Massenblatt Blick ist die Attacke schlicht undiplomatisches Geschwätz. Ausgerechnet die amerikanische Botschafterin in Bern, Susie Levine, attackierte per Facebook Chaos und Ineffizienz an Schweizer Skiliften. Ich versuche, das Chaos vor Skiliften zu verstehen, so die Spitzendiplomatin auf ihrer Facebook-Seite. Sie habe zwar in Adelboden einen großartigen Tag erlebt, doch sie sei sehr verdutzt über das Gedränge vor den Liften gewesen. Es sei ineffizient, wie viele leere Sessellifte unterwegs seien. Per Twitter rief die Botschafterin auch noch dazu auf, Liftbetreiber zu benoten. Menschen auf der Welt, könnt ihr eure Erlebnisse am Skilift teilen? Gut, schlecht, gleichgültig? Gerade so, als wolle sie Kritik an der Schweiz sammeln, schimpft der Blick. Das komme einem Affront gleich. Diplomatie sei eine stille Kunst, empfiehlt die Boulevardzeitung. Schweigen bringe oft mehr als Schwatzen. Zudem kritisierten die USA die Schweiz schon seit langem. Wegen nachrichtenloser Vermögen, Beihilfe zu Steuerbetrug, nun auch noch Kritik an einer Stütze der Wirtschaft, dem Wintertourismus. Irritation auch in der Branche. Schweiz Tourismusdirektor Jörg Schmid hat der US-Botschafterin bereits geantwortet und ihr geraten, ein Fazit erst am Ende der Wintersaison zu ziehen. Im Übrigen sei das Skifahren anders als in den USA, wo eine Tageskarte bis zu 50% mehr koste, in der Schweiz nicht elitär, hierzulande fahren alle Ski. Eine Retourkutsche der besonderen Art fährt auch Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann. Bei der Schlacht von Murgarten seien die Schweizer gerade wegen ihrer Undiszipliniertheit dennoch erfolgreich gewesen. Auch der Sprecher der Seilbahn Schweiz verteidigt seine Zunft. Die Bergbahninfrastruktur zähle punkto Sicherheit als auch Komfort- und Beförderungskapazität weltweit zu den besten, so Andreas Keller. An Spitzentagen müsse man halt etwas Geduld haben. Der Kommentator des Blick erregt sich über die diplomatische Motzerei. Die US-Botschafterin habe mit ihren Facebook- und Twitter-Kommentaren gezeigt, dass sie von der Schweiz wenig Ahnung habe. Ja, am Skilift herrsche an Brachttagen ein größeres Durcheinander als in einer US-Kaserne und wir nörgeln selber gern über Unperfektes, da mögen wir keine Mitnörgler. Wir jammern über unsere Undiszipliniertheit, aber wehe, jemand will uns disziplinieren. Ein Eklat oder nur ein Sturm im Wasserglas, vermutlich Letzteres. Einmal mehr zeigt sich, dass US-Botschafter häufig keine klassischen Diplomaten sind, sondern ehemalige Wahlkampfspendensammler, die von einem US-Präsidenten mit einem Auslandsposten belohnt werden. Auch Susie Levine gehört in diese Kategorie. Die Ex-Direktorin des Microsoft-Konzerns war zwar früher zuständig für strategische Partnerschaften und erzieherische Fähigkeiten im 21. Jahrhundert, aber Takt oder diplomatische Zurückhaltung sind da wohl nicht mehr gefragt. Immerhin bläst die Spitzendiplomatin ins Alphorn, wie sie in den sozialen Netzwerken ausgeplaudert hat. Und dafür braucht man bekanntlich viel Geduld und Übung. Genau das Richtige für diplomatisches Spitzenpersonal.